ein Konzertpianist aus China, eine Sopranistin ebenfalls aus China und ihr russischer Pianist, ein koreanisches Schwestern-Trio mit Violine, Violoncello und Klavier, das rumänische Staatsballett oder eine japanische Pianistin im Rahmen der Ratiger Konzerte und Theaterveranstaltungen. Und schließlich die am vergangenen Wochenende im Eingangsbereich des Museums eröffnete Ausstellung mit der jüdischen Künstlerin Zipora Raffaello. Eine Ausstellung im Rahmen der dritten jüdischen Kulturtage im Rheinland 2007. Kulturelles Herz, was willst du mehr? Offenheit, Gastfreundschaft, Neugierde auf das andere und Unbekannte sind Voraussetzung dafür, den Verstand, das Herz und die Seele des Menschen anzusprechen, sind Voraussetzung dafür, den Blick zu weiten.